Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Ein Schiff, auf dem zwei Kapitäne mit gleicher Autorität eingesetzt werden, wird sich bei ruhigem, windstillen Wetter sehr gut behaupten, das heißt also seinen Kurs ziehen. Wenn aber widrige Winde aufkommen, und dies ist ja nun im Leben immer der Fall, dann muss die Autorität in der Hand eines Einzelnen liegen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass nicht auch beispielsweise in biologisch degenerierten Familien diese Autorität der Frau zufällt. Ein Ausschnitt aus einer öffentlichen Diskussion im Jahre 1951. Thema: die Gleichstellung von Mann und Frau und das geplante neue Eherecht. Dann weiter, noch etwas an Sie, meine sehr verehrten Damen, die Sie Ihre natürliche Weiblichkeit noch besitzen. Hüten Sie sich vor den überspannten und überspitzten Forderungen und Parolen gewisser emanzipierter Frauen. Und denn, vergessen Sie nicht, diese Frauen werden nicht den Schaden erleiden, den Sie dann haben, indem ihnen nämlich der letzte Schutz gesetzlich und kavaliersmäßig gesehen von Seiten der Männer versagt bleiben wird, zugunsten einer sehr zweifelhaften, aber in jedem Fall unbiologischen Gleichverpflichtung. Denn dies resultiert ja zwangsweise aus der Gleichberechtigung. Für dich wasche ich perfekt. Ein Plakat in den 50er Jahren wirbt für den Kauf einer Waschmaschine. Der Slogan beschreibt ziemlich genau, wie die Männerwelt damals die Frauen sehen wollte. Als perfekte Hausfrau nämlich, die sich auf die ihr eigentlich naturgegebene Aufgabe vorbereitet, dem geliebten Manne Gattin und den Kindern treu sorgende Mutter zu sein. Waren Frauen außerdem noch in der Lage, sich bei entsprechenden Gelegenheiten in eine elegante Erscheinung zu verwandeln, konnten sie mit einer guten Partie rechnen. Und die Frage, wie stelle ich es an, einen Mann zu kriegen, war in den 50er Jahren für Frauen ein wichtiges Thema, denn Männer waren nach dem Zweiten Weltkrieg Mangelware. 1950 kamen auf 100 Frauen in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren nur 77 Männer. Die Eigenständigkeit, die viele Frauen in den Kriegsjahren bis 1945 bewiesen hatten, erwies sich bei der Partnersuche und viel mehr noch in der Ehe als eher hinderlich. Wir kriegten unsere Beziehung gar nicht auf die Reihe. Ich weiß, dass es mit unendlichen Frauen so ging. Wenn die Männer dann jahrelang in Gefangenschaft waren, die ihr grauseliges Dasein auch hatten und nach Hause kamen und dann plötzlich so den Obermacker da rauskehrten, ja? Gut, ich meine, meine Frau war also nun 10 Jahre selbstständig und musste plötzlich also auch wieder, möchte mal sagen, auf den Posten des zweiten Offiziers zurücktreten, was ihr ein bisschen schwer gefallen ist. Dann hat sie ein paar Bekannte gehabt in etwas nobler Gesellschaft, in etwas neureicher Gesellschaft, die mir nicht gepasst haben, die wir dann langsam abbauen mussten. Die alten Freundschaften wurden wieder erneuert. Und jedenfalls nach etwa ein Jahr war die See wieder spiegelglatt. Zu Beginn der 50er Jahre versuchte man, die Frauen aus dem Arbeitsprozess wieder auszugliedern, um den heimkehrenden Kriegsgefangenen Platz zu machen. Es erwies sich jedoch oft, dass das Einkommen des Mannes nicht ausreichte, um die Bedürfnisse der Familie zu befriedigen. So mussten vor allem Frauen aus ärmeren Schichten neben der Hausarbeit auch einer Lohnarbeit nachgehen, um die finanzielle Lage der Familie zu sichern. Ein Umstand, der den Familienfrieden oft störte, denn viele Männer betrachteten es als Schande, wenn sie nicht in der Lage waren, allein für den Unterhalt aufzukommen. Und mithelfen im Haushalt war für einen Mann ebenfalls verpönt. Wir haben alles selbst gemacht, den Nudelteig, den Strudelteig, dann den Leberkäse, diese Fleischmasse geknetet und dann gebacken. Dann gab es ja praktisch keine Konserven. Die erste Waschmaschine in meinem Leben habe ich 1957 oder 58 gekriegt. Ich habe die ganze Kinderwäsche, die 20 Socken nebeneinander, alles noch von Hand gewaschen. Der Anteil der berufstätigen verheirateten Frauen betrug Anfang der 50er Jahre ca. 25%. Und obwohl sie fast dieselbe Arbeitszeit wie ihre Männer hatten, verdienten sie um 30% weniger. Kein Wunder, dass in einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie Ende der 50er Jahre 60% der Bundesbürger für ein Verbot des Doppelverdienertums votierten. Mein Mann hatte noch studiert, als wir geheiratet haben, nicht sehr zur Begeisterung meiner Eltern, dass wir dann heiraten und auch noch ein Kind kriegen. Ja, und dann wurde mein Mann eben auch fertig und da meinte mein Mann natürlich schon, ja, jetzt könntest du doch dann aufhören, wenn ich verdiene. Und das war natürlich die ganz typische Einstellung, die war nicht spezifisch die meines Mannes. Jetzt reicht's. Also sozusagen, du hast jetzt das ausgeholfen und jetzt vielen Dank und jetzt gehen wir wieder in die alten Vorstellungen über. Aber die Idee, dass eine Frau dann auch einen Beruf ausübt, weil sie ihn gerne ausübt oder weil sie darin eine Befriedigung findet, das war natürlich in der damaligen Zeit schon etwas Neues und eigentlich natürlich auch letztlich etwas Beunruhigendes. Die Verschränkung von dynamischer Moderne mit dem Automobilboom, Massentourismus oder der Fernsehgesellschaft und das Zurücktasten zum Altvertrauten, beispielsweise hinsichtlich autoritärer Wertmuster in Ehe, Familie und Schule, lässt die Gründerjahre der Bundesrepublik zu einer faszinierenden Zeit werden. Schreibt Axel Schild, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg, in einer Arbeit über die Sozial- und Kulturgeschichte der 50er Jahre. Und nicht nur die Männer forderten eine Rückbesinnung auf die alten Rollenmuster, auch viele Frauen arrangierten sich willig mit der gewohnten Aufgabenteilung. Keinen Ehemann zu haben, war für Frauen in den 50er Jahren nicht nur ein Makel. Alleinstehende Frauen hatten in fast allen Bereichen des Lebens Nachteile. Bei der Wohnungssuche zum Beispiel oder bei gesellschaftlichen Ereignissen. So wurde, wer durch den kriegsbedingten Männermangel unverheiratet war, schon in verhältnismäßig jungen Jahren zur alten Jungfer abgestempelt. Kein Wunder also, dass die Scheidungsziffer, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunächst steil angestiegen war und auch 1950 noch auf dem hohen Niveau von 16,9% verharrte, sich bis zur Mitte des Jahrzehnts halbierte. Also was man schon überhaupt nicht konnte, einfach zusammenleben. Ja, ich meine, wenn heute zwei Menschen eine Wohnung suchen, dann müssen sie also ihre Einkommensverhältnisse nachweisen, das ist das einzige Kriterium. Das war natürlich damals völlig anders. Ja, wenn sie im Hotel übernachtet haben, dann mussten sie sich ja noch anmelden, so mit Pass und allem. Und die Polizei hatte absolut das Recht, Razzia zu halten, ob da also nicht Zimmer anders vergeben sind oder anders belegt sind. Denn der Hotelier hatte zu beachten den Paragraphen der Kuppelei. Auch der Reiseveranstalter machte sich der Kuppelei strafbar, wenn er zwei nicht verheiratete Menschen ein Zimmer gegeben hat. Diese Moral, die ja uns in jedem Film wurde uns dann, jedem Heimatfilm wurde uns der doch vorgespielt, die Moral. Natürlich verinnerlichte man das mit, ich war damals eine Frau von 25, 26, ja. Also diese doppelte Moral, die man so um die Jahrhundertwende schon kannte. Ja, die Männer durften durchaus ins Separé und in die Bordelle gehen, aber um Gottes Willen, darüber darf nicht gesprochen werden. Das war in den 50er Jahren also nochmal ganz stark. Mit 16 kriegte ich dann meinen ersten Kuss und dann stand natürlich fest, jetzt muss ich mich verloben. Und die Nachbarin, die ganz katholische, die sagte dann immer, Elfriede, du musst mir versprechen, du trittst rein vor den Altar und dann kriegst du auch mein Brautkleid. Ich habe niemals in meinem Leben auch nur einmal eine einzige Verhütungsmaßnahme überhaupt von sowas gewusst. Als ich dann sehr viel älter wurde, habe ich immer gehört, dass man das also an Tagen, dass es fruchtbare Tage gab und unfruchtbare Tage. Aber das habe ich erst in Erfahrung gebracht. Da war ich bestimmt Ende 30, 40. Im Jahre 1949 war das Grundgesetz in Kraft getreten. Darin heißt es in Artikel 3: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Formulierung stammt ursprünglich aus Artikel 3 der Weimarer Verfassung. Und lautete damals: Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Die SPD-Politikerin und Juristin Elisabeth Selbert jedoch, die beauftragt war, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten, wollte die Gleichberechtigung als imperativen Auftrag an den Gesetzgeber verstanden wissen. Die Gleichberechtigung sollte als Verfassungsgrundsatz behandelt werden, sodass viele der damaligen familienrechtlichen Bestimmungen, die noch aus dem Jahr 1896 stammten, im bürgerlichen Gesetzbuch später ebenfalls überarbeitet werden mussten. Denn in den frühen 50er Jahren war von gleichen Rechten keine Spur. So durfte nur der Ehemann über den Wohnort der Familie bestimmen. Er allein hatte die Rechte in allen Erziehungsfragen. Er durfte das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen und ihr Vermögen nach Lust und Laune nutzen und verwalten. Die Frau wiederum musste den Anweisungen ihres Gatten Folge leisten. Sie hatte die Verpflichtung, den Haushalt zu führen und war nur mit Zustimmung ihres Mannes vertragsmündig. Eine Situation, die sich erst durch das Gleichberechtigungsgesetz änderte. Nach zähen parlamentarischen Verhandlungen wurden nun einige Vorgaben des Grundgesetzes eingelöst. Und vom 1. Juli 1958 an wurde den Frauen mit der Reform des BGB die volle Vertragsberechtigung eingeräumt. Zwar hat auch jetzt der Ehemann das letzte Wort in allen Erziehungsfragen, während seine Frau noch immer verpflichtet ist, den Haushalt zu führen, doch darf sie nun ihren Wohnort frei wählen, sie hat eine bedingte Berechtigung zur Erwerbstätigkeit und kann durch die Einführung der Zugewinngemeinschaft ihr Geld selber verwalten. Die Emanzipation kam voran wie eine Schnecke auf Glatteis, sagte Willy Brandt im Rückblick auf diese Zeit. Und Dr. Franz Josef Würmeling, CDU-Familienminister in den Jahren 1953 bis 1962, schrieb noch im Jahre 1961 zum Thema Familie, Gabe und Aufgabe: Wohin eine totale Gleichberechtigung und Gleichsetzung von Mann und Frau in der letzten Konsequenz führen, zeigt uns ein Blick in die Ostzone. In einem hier 1950 erlassenen Gesetz heißt es: Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik hat die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau festgelegt und alle Gesetze aufgehoben, die die Frau gegenüber dem Mann benachteiligen. Durch die Eheschließung darf die Frau nicht gehindert werden, einen Beruf auszuüben. Die Arbeit der Frau in der Produktion soll sich nicht auf die traditionellen Frauenberufe beschränken. Das ist eine Gleichberechtigung, vor der wir uns und unsere Frauen bewahren wollen. Und die sich mit notwendiger Konsequenz ergibt, wenn man den Grundsatz von der Gleichberechtigung von Mann und Frau isoliert versteht von Wesen und Würde der Frau und von der naturgegebenen Ordnungsnorm der Ehe und Familie. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.